zähle ich die Sterne und ich zähle bis zum Mond. Jeden Abend küsse ich die Ferne, weil ich weiß, sie ist unbewohnt. Jeden Abend trägt mich die Sehnsucht auf ihren Flügeln einmal um die Welt. Jeden Abend lieg ich in Tränen und ich weiß nicht, was mir fehlt. So komm, bitte komm doch vorbei. Ich warte schon so lang hier auf dich. Bitte komm. Gleite ich durchs Zimmer, ich fühle mich unmöbliert und so leer. Auch wenn ich weiß, es ist nicht für immer, wiegt die Traurigkeit doppelt schwer. Jeden Morgen zähle ich die Sterne und ich zähle einmal bis zum Mond. Jeden Tag schau ich in dein Zimmer, obwohl ich weiß, es ist unbewohnt. So komm, bitte komm doch vorbei. Ich warte schon so lang hier auf dich. Komm doch vorbei. Ich weiß, du brauchst mich so wie ich dich. Bitte komm doch vorbei. Ich warte schon so lang hier auf dich. Oh, bitte komm. Du brauchst mich wie ich dich.